willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 4, 2014. Ja, erwachen und aufwachen. Ja, was sind, im Prinzip so die Hauptbeschreibung von den Themen heute. Ja. Zwar nicht von allem, aber von wichtigen Themen. Ja. Nämlich zum Beispiel, ja, das große Erwachen dürfte ein User gehabt haben. Jo, hatte vermutlich ein User. Mensch, fängt ja schon gut an heute wieder. Es wird noch schlimmer werden, bestimmt. Also ein schlimmes Erwachen hatte wahrscheinlich ein User wegen dem Google-Problem. Der hat nämlich pro Stunde auf einmal hunderte von Mails bekommen, bis zu 500 E-Mails pro Stunde. Wegen dem Google-Ausfall, der nur etwa, es waren 28 Minuten, glaube ich, ja, 25, weiß nicht genau. Da gab es dann eben Probleme. Es waren dann nicht alle Google-Services betroffen. Man hat natürlich dann nach dem Problem gegoogelt. Ja, und ja, das Problem leider war, dass eine E-Mail-Adresse von einem User ziemlich weit oben in den Suchergebnissen stand. Und so wie die Leute eben sind, die klicken einfach auf das Suchergebnis. Ja, und dadurch wurde das Webformular, um eine E-Mail zu schreiben, geöffnet, beziehungsweise eben auch das Mailprogramm, ja, so wie das, wie man das auch machen kann, ja, dass dann eben schon mal so ein Betreff vor eingetragen ist, beziehungsweise eben die Adresse, an die die E-Mail geschickt werden soll. So. Und nun war hier dieses Feld offen und da haben die Leute halt mal getippt, ne? Haben was geschrieben oder haben einfach nur auf Send geklickt, also auch leere E-Mails runtergeschickt. Also man sieht zweierlei, ja. Einmal, alles im Internet kann Konsequenzen haben. Der arme Mann, dessen Hotmail-Account total überlastet ist, der kann wohl seine E-Mail-Adresse nochmal überdenken. Das dürfte auch Wasser auf die Mühlen von Microsoft sein, ja, die ja besonders ja gegen Google agieren im Moment, ja, und so Schmutzkampagnen führen. Und Hotmail ist ja eine Microsoft-Geschichte. Also es ist schon ziemlich heftig, was da abgegangen ist für den Mann. Ja. Auf der anderen Seite kann man aber auch sehen, dass es wirklich bedenklich ist, man muss schon fast sagen, wie dumm die Benutzer sich geben, ja, sich verhalten im Internet. Warum zum Henker sollte man dann einfach immer nur auf den ersten Link klicken? Ja, man sieht ja schon in Vorabbeschreibung. Zweitens, warum drückt man dann auf Senden? Ja, wenn man noch gar nicht mal weiß genau, was wohin jetzt geschickt wird. Es ist schon ziemlich bedenklich. Und da muss man auch sagen, jetzt ist es auch klar, ja, das ist ein Beispiel dafür, warum die Firmen alles unternehmen, um möglichst weit bei den Suchergebnissen nach vorne zu kommen, ja, in den Google Ergebnissen, ja, weil nur dann wird was angeklickt, ja. Egal, ob das damit zu tun hat oder nicht, ja. Ob das das ist, was man sehen will oder nicht sehen will, ja. Es wird angeklickt. Was vorne in den Google Ergebnissen steht, wird angeklickt. Egal, was es ist. Ja. Und das ist schon ziemlich erschreckend, finde ich. Also der hat ein böses Erwachen gehabt. Was kann man dagegen tun? Gar nichts. Aber Google hat drauf reagiert und hat versprochen, E-Mail-Adressen in Zukunft nicht mehr so prominent zu platzieren bei Google in den Suchergebnissen. Ja. Warum die E-Mail-Adresse auch überhaupt so weit nach oben gerutscht, das ist eine gute Frage. Ja. das ist ja eigentlich generell nicht das, was man sich wünscht. Selbst wenn man seine Seite oder so bekannter machen will, ist ja nicht unbedingt die eigene E-Mail-Adresse das, was in den Suchergebnissen ganz weit oben stehen soll. Ja, ja, ist schon die Frage, wie das überhaupt passieren konnte und was Google da dann generell dagegen macht. Ja. Nun gut, müssen wir abwarten, was da noch kommt. Der nächste GAU im Internet kommt bestimmt, dann schauen wir mal wieder, wessen E-Mail-Adresse dann nach vorne katapultiert wird. Die meistfotografierten oder meistfotografiertesten Städte der Welt. Ja, das ist sicherlich auch etwas, was viele gerne wissen würden. Jetzt können sie es sehen, und zwar in einer schönen Map, ja, auf einer schönen Karte, die entsprechend der Häufigkeit von den Fotos koloriert wurde in diesen Gebieten. Ja. Wie erwartet, muss man sagen, New York natürlich Platz 1. Ja. Paris auch relativ weit vorne, auch das war sicherlich zu erwarten. Ja. Und Moment mal, ich guck mir das gerade mal an hier. Paris, Nummer 4, da Weltrangliste sozusagen. Ja, nicht schlecht. Berlin, komischerweise, recht weit abgeschlagen. Ich dachte, da wäre mehr drin, ja, in Berlin, aber tja. So kann man sich eben mal täuschen. Nur Rang 40. Rang 40 für Berlin. Das ist schwach, liebe Leute. Ja. Also wirklich. Sowas. Hamburg ist dann Platz 77 gar. Also das ist nicht schlecht. Das ist nicht gut. Obwohl ich sagen muss, dass Europa allgemein, ja, also sogar dichter beziehungsweise stärker vertreten ist im Internet als die USA. Ja, wenn man sich dieses anschaut, dann ist vor allem Deutschland ist also ein einziges gelbes Feld, ja, während in den USA eben nur so um die großen, riesengroßen Städte wie New York beispielsweise, ja, eben was großartig da zu sehen ist. Ist schon seltsam. Muss ich ganz klar sagen, hätte ich so nicht erwartet. Ich weiß auch nicht, welche Daten hier genau verwendet werden. Dennoch ist es interessant, mal so einen einfachen Trend jedenfalls zu auszumachen. Ja. Und Tokio ist, glaube ich, auf Platz 11, wenn ich das richtig weiß. Was auch gar nicht mal so gut ist. Aber da sieht man dann auch, wie unterschiedlich die Streams sind. Also bei mir ist der Stream voll mit Bildern von Tokio. Ja, voll. Und naja, wenige, sag ich mal, aus San Francisco oder New York. Tja, vielleicht habe ich deswegen auch eine verzerrte Wahrnehmung des Internets. Da muss man sich dran gewöhnen. Das Internet ist nicht für jeden gleich. Ja. Das ist schon individuell geworden im momentan, ja. Rosetta wacht auf, und das ist auch ein Grund, warum die Sendung heute so komisch heißt. Ja. Rosetta, die Weltraumsonde, die auf einem Kometen landen soll, ja, oder ein Teil von dieser Raumfähre soll auf dem Kometen, ich kann es garantiert nicht richtig aussprechen, 67P Churyumov Gerasimenko, okay. dort auf diesem Kometen soll ein Teil abgesetzt werden, ja, das dann Daten vom Kometen zur Sonde funkt, und die Sonde schickt die dann weiter Richtung Erde. Und es war jetzt die Sonde war jetzt 31 Monate lang, ja, in einem, ja, sagen wir mal, Dornröschenschlaf, ja, und wurde jetzt erst aufgeweckt am 20. Januar, soweit ich das jetzt weiß, genau. Und da hat zum Glück alles geklappt, dass die Leute im Steuerzentrum waren also sehr, sehr begeistert und haben sich sehr, sehr gefreut, logischerweise, ja. Aber immer noch 9 Millionen Kilometer von dem Kometen entfernt. Dennoch, das Lebenszeichen gilt als erster großer Meilenstein. Ja, man hat sehr viel Angst vor diesem Moment gehabt, weil eben da doch einiges schief gehen konnte. Ja. Und ich glaube, es hat noch nie eine Raumfähre so lange geschlafen, wurde dann aufgeweckt und ist so weit weg auch. Ja. Im Moment befindet sie sich 673 Millionen Kilometer weit von der Sonne weg. Und das ist schon, wow, das ist schon ganz schön heftig. Ja, also 9 Millionen Kilometer noch weg von dem Kometen. Ich suche gerade hier das Datum, das voraussichtliche. Für 11. November ist es vorgesehen, dass die 100 Kilogramm schwere Sonde Philae, ja, heißt die, dann abgetrennt wird von Rosetta und auf dem Kometen sich da verankert und dort dann eben Daten sammelt und an die Rosetta Raumfähre übermittelt und dann oder das Raumsonde, ja, Raumfähre ist eigentlich falsch, ja. Ganz klar, wird ja niemand transportiert. Oder vielleicht doch, naja, vielleicht könnte man Philae als Passagier sehen. Egal, wie auch immer, da sollen sich andere Leute drüber streiten. Tatsache ist, dass das, wenn das erfolgreich wird, eine Riesensensation ist für die ESA und das dürfte auch sehr viele Fragen beantworten, so hofft man in der Kometenforschung. Und es bleiben sehr viele Fragen, es sind sehr viele Fragen offen über solche Kometen, auch wichtige Fragen, die eventuell eine Rolle spielen bei der Überlegung, wie man denn gefährliche, in Anführungszeichen, gefährliche Kometen von dem Kurs abbringen könnte, ja, diese bisher absolute Fantasievorstellung, ja, auch wenn das gerne immer wieder so dargestellt wird, als ob das so, ja, das kann man so machen, da melden sich sogar seriöse Wissenschaftler und sagen, ja, so oder so könnte man das machen, ja, die einen wollen Nuklearraketen draufschießen, die anderen ein Solarsegel nutzen, um nur, wenn man den rechtzeitig entdeckt, ja, wegzuschieben, den Kometen. Diese Mission hier, die bringt wirklich einiges zusammen. Erstmal, wie kann man überhaupt den Kometen effektiv erreichen? Und hier muss man sagen, dass wenn diese Raumsonde ihre Mission erfüllt hat, dann ist das ein 10 Jahre langes Unternehmen insgesamt. 10 Jahre lang. 2004 ist Rosetta gestartet, musste dreimal um die Erde fliegen und einmal um den Mars, um genügend Geschwindigkeit zu bekommen, um dann eben Richtung dieses Kometen zu fliegen. Unglaubliche Berechnungen waren da notwendig. Und da sieht man, wie lang angelegt sowas überhaupt sein muss. Das geht nicht so wie in den Science-Fiction-Filmen, da schickt man einen Shuttle hoch und sprengt das Ding in ein paar Stücke. Das geht so nicht. Aber trotzdem kann man jede Menge lernen von dieser Mission, um den Kometen zu erreichen, von der Mission, um etwas überhaupt auf den Kometen zu bringen. Das werden wir sehen, wie das funktionieren wird, ob das funktionieren wird. Und dann auch natürlich Daten zu bekommen, wie so ein Komet, wie dieser jetzt zum Beispiel aufgebaut ist, um dann wieder Rückschlüsse zu ziehen, ja, wenn es wirklich mal erforderlich sein sollte, dringend erforderlich sein sollte, ja, um dann herauszufinden, aus was dann der betreffende Komet überhaupt besteht. Ja, weil man kann ja nicht Maßnahmen gegen etwas einleiten, bei dem man gar nicht weiß, aus was das überhaupt jetzt letztendlich dann besteht. So kann man sehen, ja, okay, das ist jetzt ein Komet, den haben wir so eingeordnet, so klassifiziert, ein Steinkomet, also Steinbrocken beispielsweise, oder so ein schmutziger Schneeball. Ja, es gibt ja verschiedene Formen von solchen Kometen, ja, verschiedene Arten von Kometen, und bisher konnte man das nicht immer so verifizieren, die Daten, die man hat. Man sagte, ja, das ist wahrscheinlich so ein Komet und wahrscheinlich so ein Komet, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Man muss es ja auch mal verifizieren können, ob das tatsächlich so ist oder ob gegebene Umstände eben das Bild, das man von dem Kometen hat, damit meine ich nicht das optische Bild, eben verzerrt darstellt und dann eben bei den Überlegungen eben Korrekturen notwendig sind. Also sehr, sehr wichtig, und ich hoffe, dass alles klappt. ESA einen Riesenerfolg würde ich auf jeden Fall da wünschen. Ja, Blogger.com, da fragt man sich, ist denn die Plattform langsam am Einschlafen? Nicht, dass die Benutzer da inaktiv werden. Im Gegenteil, es gibt immer mehr Blogger.com-Blogs, also die, wo zum Beispiel unter der Domain .blogspot.com laufen, ja, von Profis, ja, und Internetgrößen, ja, die Blogger benutzen, bis zu dem kleinen Ferienurlaubsblog, ja, von Anna und Co. ist dort alles zu finden. Umso interessanter oder bedauerlicher ist es, dass man langsam das Gefühl hat, dass sich Google nicht mehr richtig um die Plattform kümmert. Ja. Mir ist es am Wochenende gerade wieder bewusst ge geworden, als ich beim Geocachen war und dort mal ein Status-Update schicken wollte an Blogger. Da habe ich gleich wieder gesehen, wo das Problem liegt. Die Blogger-App beispielsweise für Android ist eine Katastrophe. Ganz einfach, eine Katastrophe. Bugs ohne Ende, seit hier bei Google Plus auch mit der Fotogalerie etwas umgestellt wurde, klappt auch das Einbinden von Fotos nicht mehr so richtig. Man muss es oft mehrmals probieren, dann stürzt die Blogger-App aber auch regelmäßig ab, wenn man dann probiert, eingefügte Bilder wieder zu löschen. Es wird ein großes Chaos hinterlassen beim Veröffentlichen der Posts. Schwierigkeiten gab es da ja schon immer, also die hat noch nie so richtig 100% funktioniert, ja, diese Blogger-App für Android von Google. Und deswegen hat sich auch schon früher der Verdacht aufgedrängt, als ob Google da das einfach mal so sausen lässt, ja. Und man kann sich eben hier jetzt dem Gefühl nicht mehr weiter entziehen, dass es tatsächlich so ist. Es läuft nicht mehr rund. Ja, die Teams arbeiten offenbar nicht mehr richtig zusammen, und ich habe so das Gefühl, dass Blogger ein unliebsames Kind geworden ist, ein unbeliebtes Kind geworden ist bei Google, dass ja das Google Plus irgendwie noch immer Konkurrenz macht. Ja. Google sieht Google Plus auch als Blogging-Plattform. Das wurde in einigen Posts von Offiziellen auch schon klar gemacht, dass Google eigentlich meint, Google Plus ist auch eine gute Blogging-Plattform. Ich mag Google Plus, ich bin sehr aktiv. Das ist eigentlich das einzige Social Network, das ich eigentlich überhaupt aktiv nutze. Ja, alles, was ich brauche, ist dort drin, wunderbar. Aber als Blog kann ich das beim besten Willen nicht bezeichnen, will ich das nicht bezeichnen, und ich will es auch nicht zu meinem Blog machen. Ja. Das MycoRio-Blog, das ich habe, das könnte ja vielleicht noch in Google aufgehen, in Google Plus aufgehen, ja, weil da ist es nicht ganz so schlimm. Das sind dort eh nur kurze Status-Updates. Ich habe damals eben den Versuch gemacht und bin eigentlich recht zufrieden damit, einen Microblog zu machen, statt alles zu twittern und auf Google Plus zu posten, was man mal kurz so loswerden will. Habe ich schon ein eigenes Microblog gemacht und tu dort dann eben meine Status-Updates reinmachen und verteile die dann auf Google Plus und Twitter. Bin ich auch soweit zufrieden damit. Ich habe alles an meinem Platz. Ich kann jederzeit ein Backup machen. Ich kann auch das umgestalten, neues Design machen und so weiter und so weiter. Das gefällt mir also. Was aber überhaupt nicht geht, ist dann zum Beispiel die großen Blogartikel, ja, dass die dann auf Google Plus only gepostet werden, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich dort noch nicht mal mehr festlegen kann, wo denn das Bild wie erscheinen soll, ja, wie viel Bilder erscheinen sollen im Text, ja, umlaufen und so weiter. Es ist kein Blogpost, das ist einfach nur ein Posting mit angehängtem Bild oder anderen Mediendateien, ja, und das ist überhaupt nicht, noch nicht mal für halbprofessionelle Blogposts geeignet, ja. Ich würde sagen, noch nicht mal für Amateur-Posts ist das geeignet. Absolut nicht. Das ist nur für Status-Updates geeignet, wenn auch für große Status-Updates. Ich weiß, dass auch Top-Leute im Internet das gerne nutzen, um zu zeigen, ja, dass es geht, ja. Aber man muss bedenken, die Leute haben eine riesen Popularität. Da ist es nicht mehr groß wichtig, wo gepostet wird oder was gepostet wird, sondern nur noch von wem gepostet wird. Und auch das Wie ist da nicht mehr so interessant. Und selbst dann gibt es noch oft Kritiken, dass eben Posts unübersichtlich sind, schlecht gelesen werden können oder dass die Bilder eben angehangen werden an falschen Ecke, an falschen Ende, und das ist einfach nichts. Ja, das ist designmäßig eine Katastrophe. Nicht, weil Google Plus irgendwie schlecht aussieht, sondern einfach designmäßig deswegen eine Katastrophe, weil man nicht mehr selbst in der Lage ist, das Design zu ändern oder zu beherrschen, zu machen, zu stylen. Man hat keinen Einfluss mehr drauf. Man verschwindet im Einheitsbrei und es geht gar nicht. Ja, das geht einfach nicht. Google kümmert sich meiner Meinung nach momentan viel zu wenig, ja, um Blogger, und das sieht man auch immer wieder, ja, wenn man da guckt, wann ist denn das letzte Blogger-Bus-Update denn gemacht worden? Gucken. Nein. Ja, das ist schon gar nicht mal so richtig zu finden, ja. In den Suchergebnissen, ich glaube, die haben auch eine Google Plus Seite, ja, bus.blogger.com, ja, da muss man mal erst schauen. Und da ist zum Beispiel der letzte Eintrag vom 11. Dezember 2013, wie man denn Geld verdienen kann mit dem Blog über die Feiertage. Davor war der letzte Post 9. September, und das sieht man anhand von der Häufigkeit auch eben, die da bei den Posts gemacht wird, einfach, dass da einiges im Argen liegt. Nicht gut. Nicht gut sind auch die schlimmsten Passwörter. Ja. Die hier Mashable rausgefunden hat. Braucht dann wahrscheinlich bald wieder ein neues Passwort, weil ich bin ernsthaft überlegen, ob ich von Blogger dann jetzt eben weggehen soll, weil ich sehe die Plattform langsam vor die Hunde gehen. Und das Problem, das ich natürlich auch jetzt gerade habe, ist die schlechte Mobilanbindung. Die brauche ich einfach. Ich muss von unterwegs her absolut unproblematisch auf meinem Blog posten können, ja, und das geht mit blogger.com nicht mehr, und deswegen ist es schon übel, ja, dann brauche ich wieder ein neues Passwort bei wieder einem neuen Anbieter, ja, und ich kann euch mal versprechen, ich werde nicht 123456 nehmen oder Passwort oder vielleicht Kuverti oder sowas oder Kuvert. Ja, garantiert nicht. Aber ihr werdet lachen, das sind nämlich die meistgenutzten Passwörter online, beziehungsweise die schlimmsten Passwörter online. 123456. Wenn es wenigstens 123456 gemacht hätten, ja, das wird immer dann gemacht, wenn zum Beispiel 123456 gehackt wurde. Dann wird auch mal ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 draus. Tatsächlich, ja. Hacken kann man ja da kaum noch sagen. Ja, das ist ja schon eine Schande. Da muss man sich ja schon schämen als Hacker, ja, wenn man so ein Passwort rauskriegt. Oder Password. Ja, einfach nur das englische Passwort. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist auch beliebt. QWERTY, wie gesagt, schon ABC 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wird auch gern genutzt, weil es ja immer heißt, man muss mehr Stellen haben. Ne? unfassbar auch das 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja, also 11, 11, 11. Unglaublich. Dann auf Platz 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 9 ist I love you. 10, Adobe 1, 2, 3. Das ist ja noch schlimmer, das ist das Schlimmste überhaupt. Oder 1, 2, 3, 1, 2, 3 auf Platz 11. 12 ist Admin, das Passwort, Admin. ja, das ist gut fürs Ego, ne? Das ist super gut fürs Ego, ne? Ja, Username Rio, Passwort Admin. Boah, super wichtig, ja. Super wichtig, ne? Aber man kann's verbessern, ja. Zum Beispiel, Username Admin Passwort Rio, ja. Das ist, nein. Meine Güte, ja. Auf Platz 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das ist ja schon fast wieder schwierig, ja. Let me in ist Platz Nummer 14, Photoshop 15, 1, 2, 3, 4 ist Nummer 16, 17 Monkey, 18 Shadow, 19 Sunshine, 20, 1, 2, 3, 4, 5. 21 Passwort 1, 22 ist Princess, 23 ist Azerty. Das ist doch auch wieder was. Ist das eine komische Tastatur? Sehr seltsam. Trust no one. Ja, trust no one. Also trust no und 1 als... Das ist ja sogar noch relativ gut, aber viel zu leicht zu erraten. Und dann natürlich die 25. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ja. Genial. Also Leute, bitte nehmt so Passwörter nicht. Ja. Ganz klar. Und wer so ein Passwort hat, verrat's niemand. Ja. Nicht sagen und gleich das Passwort ändern lassen. Ja. Gleich ändern lassen. Oder gleich ändern. Nicht ändern lassen. Ändern. Ja. Bevor ihr noch euren Hintern weggehackt bekommt. Okay. Ja, ich habe noch ein schönes Video gefunden, und zwar für alle Nintendo-Fans oder auch eigentlich für alle, die Nostalgie gerne haben, denn alle Nintendo-Startscreens in ein 2-Stunden-Video zum Anschauen, ja, oder eigentlich sind es 3 Stunden, ja, ich muss das mal korrigieren, im 3-Stunden-Video, das sind 2 Stunden 50, die das Video geht, und da werden alle Startscreens gezeigt, die es bei Nintendo gab. Ja, also da hat sich einer wirklich ganz, ganz viel Mühe gemacht. Nixplosion FX heißt der Mensch. Und da kann man nur den Hut davor ziehen. Ja. Und ist echt der Wahnsinn. Allein schon, wie er an das Material gekommen ist, ja, für alle Nintendo-Screens hier überhaupt ein Video draus zu machen, es ist faszinierend. Natürlich ist für jeden Screen nur ein paar Sekunden Platz, und dennoch 2 Stunden 50 Minuten durchschauen. Bau. Nicht schlecht. Ich habe erst ein paar Minuten davon geschaut. Ja. So ist das. Das ist noch viel, viel vor mir. An Zeit, und das muss ich mal angehen. Ja, zumindest das Video könnte man schneller übertragen, 2020 in Korea, in Südkorea, nämlich da soll es 4G hat sich noch gut angehört, aber 5G, ja, 5G-Netzwerke, das hört sich noch schlimmer an, auf jeden Fall neue Art Netzwerke, Mobilnetzwerke in der Mache sein, ja. Das ist schon fest beschlossen. 1,5 Milliarden Dollar werden dafür investiert, ja, in diese 5G Technology, ja. Und die soll bis zu 1000 Mal schneller als LTE sein. Also aus das neue LTE, was jetzt gerade so langsam, aber sicher in unsere mobile Welt einschleicht bei uns, ja. Das sieht man mal, wie Asien, wie weit die voraus sind, ja, wo man es auch gar nicht vermutet, ja, Südkorea, da denkt man, oh ja, gut, Samsung, ja, die sind schon nicht schlecht, aber dass die dann hier so schnell das entwickeln wollen. 2017 soll es schon starten, ja, aber der offizielle kommerzielle Start ist 2020 dann, ja. Ich meine, da haben wir noch ein paar Jährchen, ja, schon ziemlich heftig, dass es so lang dauert. Auf der anderen Seite wird sich zeigen, was wird hier überhaupt entwickelt. Und übrigens, was bringt die Konkurrenz aus Japan noch? Ja, auch die arbeiten an einem 5G-Netzwerksystem, meines Wissens nach nicht so schnell. Ja. Auf jeden Fall wären dann 1056 Gigabit pro Sekunde sollen da möglich sein, ja, mit einer Signaldistanz von 2 Kilometern. Samsung ist da mit im Boot bei dieser Entwicklung von diesem System und da schlackern einem die Ohren, wenn man das hört. Darf man gespannt sein, was natürlich davon übrig bleibt. Da wird sicherlich noch ein bisschen was abgewertet, wie das ist ja bei LTE auch passiert. Und die Real-Life-Messungen, die müssen dann auch erstmal zeigen, was sie können. Die liegen halt immer etwas drunter, logischerweise. Zumindest die theoretische Geschwindigkeit ist dann aber 1000-mal schneller. Wahnsinn. Gut, zum Schluss, wie immer, noch was Lustiges. Ich habe hier das verlinkt. Ein lustiges Battlefield 4 Video. Battlefield 4 Momente. Ja, konnte man es nicht verkneifen, wieder sowas zu verlinken. Auf der einen Seite ist es ja wirklich witzig. Auf der anderen Seite zeigt es auch, wo noch ein paar Bugs sind bei Battlefield 4. Und ich habe in der letzten Woche ziemlich viele Bugs entdeckt, auch nach dem neuen Patch, der herauskam. Also passiert oft, dass zum Beispiel ein Gegner null Gesundheit hat, ja, und so ein paar neunmal klugen Sparren, muss ich da gerade mal sagen, ja, die haben tatsächlich dann gemeint, ja, das ist einfache Mathematik, das ist halt dann 0,6 und das wird halt dann abgerundet, ja, oder 0,2 wird dann eben abgerundet. Und dann ist es eben null. Also wenn, sage ich mal, die Health-Punkte, ja, mit irgendwas anderem als mit einer Integerzahl gemacht werden intern im Spiel, dann sollte man die Programmierer auf den Mond schießen, ja, und nie wieder an ein Computergame ranlassen. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist einfach nur ein Bug, Leute, ein Bug. Einer von den 1000 Bugs bei Battlefield, ja. Trotzdem macht's saumäßig viel Spaß, muss man schon sagen. Vor allem, wenn man dann eben solche Momente sieht, da gibt's eben auch Momente, die trotz allem eben durch die trotz allen Bugs dann eben richtig Spielspaß aufbringen lassen oder eben auch so witzige Sachen wie hier. Vorsicht bitte, ja, wenn ihr zart beseitet seid und etwas gegen Kriegsspiele habt, vergisst das Video am besten gleich wieder. Ja, es ist wirklich nicht schlimm. Das Spiel ist also nicht, also die Szenen sind nicht so extrem, ja, aber dennoch, wenn ihr sowas überhaupt nicht mögt, ja, dann vergisst das Ganze. Den Witz würdet ihr dann eh nicht verstehen, dann werdet ihr wahrscheinlich nur schockiert über das Spiel. Ansonsten sehen und lachen, für das ist es gedacht. Nicht alles Bier eins nehmen. Gut, dann war's das heute wieder von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur damit Google Plus Rios Wochensicht eingeben. Und dort findet ihr dann die Seite zu der Rios Wochensicht, beziehungsweise die Google Plus Seite. Die echte Seite findet ihr woanders da, dort wo nämlich auch die E-Mail-Adresse ist, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Dort findet ihr auf der Seite einen GBG-Key, ja, zum Verschicken einer sicheren Mail. Macht's, es ist immer zu empfehlen, auch wenn dort nur Blabla drin steht, verschlüsselt sie einfach. Und dann könnt ihr auch sicher sein, dass das Blabla euch nicht von irgendjemand anderem um die Ohren geschmissen wird, außer von mir. Die Seite findet ihr, wo es auch den GBG-Key gibt, wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten. Und dann sage ich wie immer, haltet, bleibt gesund, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!